Soundcheck. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Soundcheck. Heute Nacht mit Musik, Klängen und Geschichten um das, was Sie gerade eingeschaltet haben, das Radio. Durch die Radiorevue führt Michael Frank. Und zu Beginn eine kurze Konferenzschaltung zu zwei bekannten Kollegen, die auch schon mal für Radio One in London und Radio Inferno gearbeitet haben. We got a radio jingle for you, okay? Okay, because name Radio One, you're the one for me. For me. Just turn that dial. Make your music worthwhile. Radio One, you stole my gal. But I love you just the same. FM and it's Radio Inferno again. I'm John Beale, your favourite DJ and guide to all of these nights and noises. It's Good Friday in the year 1300 in the Middle Ages, and we've got something special coming along for you out there. The sun's not yet up, so tonight's programme will be broadcast to you straight out of hell. Il megafono, tutto inferno. Loud flash, hello and good studio. We're going down. The time is about 7 o'clock, and Dante and Virgil have just arrived at the gate of hell, where they read the inscription upon it. They enter and find themselves in the vestibule of hell. Passing quickly through, they reach the river Acheron. Listen, here we go. Das war zuletzt die unverkennbare Stimme des englischen Kult-DJs mit den offenen Ohren, John Peel. Peel war und ist seit den 60er Jahren bei seiner Musikauswahl immer sehr aufgeschlossen für ungewöhnliche und neue Klänge gewesen. Das eben war ein Ausschnitt aus der Musik- und Hörspielcollage Radio Inferno von Andreas Ammer und FM Einheit, einer Art Radioshow live aus der Hölle, basierend unter anderem auf Dantes Text über eine Reise durch die Hölle, La Divina Commedia Inferno, anzusiedeln etwa um das Jahr 1300 und mit der Radiogegenwart kombiniert. John Peel übernahm bei diesem Hörstück des Bayerischen Rundfunks natürlich die Rolle des Radios bzw. des Moderators. Und vor wenigen Wochen erschien dieses Stück in Gänze auch auf CD. Am Ende der ersten Soundcheck-Stunde wird es noch einen längeren Ausschnitt daraus geben. Viel rumgealbert wurde dagegen wohl bei einer Aufnahmesession der Jimi Hendrix Experience für die BBC. Der Jingle für das Radio One-Programm wurde fast genau vor 26 Jahren am 15. Dezember 1967 aufgenommen und an Heiligabend 67 dann erstmals gesendet. Spricht man mit Leuten über Erlebnisse mit Musik, bekommt man oft Geschichten zu hören, in denen das Radio eine große Rolle spielt, etwa wie man nachts heimlich unter der Bettdecke noch Radio gehört hat. Für den US-amerikanischen Autor und Rockjournalisten Greil Marcus stellte das Radio während seiner Kindheit in den 50er Jahren eine Quelle von neuen und aufregenden Klängen dar, wobei die Namen und Biografien der Sänger und Gruppen eigentlich gar keine Rolle spielten. In seinem Buch Lipstick Traces schreibt Marcus dann mehrere Seiten lang über einen Song von Jonathan Richman. Roadrunner, so heißt der Song, handelt von dem Lebensgefühl, das ein Teenager hat, der nachts mit einem Auto raus aus Boston fährt, in Richtung Route 128. Trotz Einsamkeit in der kalten Neonacht fühlt er sich im Einklang mit der modernen Welt. Und der Sound der Modern World kommt natürlich aus dem Radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Roadrunner, Roadrunner. Going faster, miles an hour. Gonna drive past the Stop and Shop with the radio on. I'm in love with the modern world, Massachusetts when it's late at night, and the neon when it's cold outside. I got the radio on, just like a roadrunner going around the highway. I walked by the Stop and Shop, then I drove by the Stop and Shop. I like that much better than walking by the Stop and Shop, 'cause I had the radio on. I felt in touch with the modern world, I felt in love with the modern world. I felt in love with Flatterpet and Rosendale, 'cause I had the radio on. I felt like a roadrunner with the radio on. Now I said hello to the spirit of old 1956. It was patient in the bushes next to 57. Well, the highway was my only girlfriend, 'cause I went by so quick, and suburban trees were out there, and consequently it smelled like heaven. So I said, roadrunner once, roadrunner twice, we're in love with this feeling now, it will be out of line. Alright, now we can tell about our love, you man. Radio on, I got the AM. Radio on, I got the power, I feel the feeling now. Radio on, I feel the feeling and it's feeling alright now. Radio on, and I feel in touch with the modern world. Okay, let's go to Route 128. Yeah. Can't you feel it out in Needham now? Out in Route 128 by the power line. It's so exciting there at night, with the pine trees in the dark. It's so cold here in the dark, with 50,000 watts of power. We go by faster miles an hour, with the radio on. Roadrunner, roadrunner, radio on, going faster miles an hour. I'm gonna drive by the Stop and Shop with the radio on. See, I'm in love with the modern world, Massachusetts when it's late at night, and the neon when it's cold outside. See, I have the radio on, like a roadrunner. Now what do you think about that, you guys? Radio on. Good, we got the AM. Radio on. I think we got the power, got the magic now. Radio on. We got the feeling of the modern world. Radio on. We got the feeling of the modern sound. Radio the sound on. Of the modern radio feeling when it's late at night. Got the sound of the modern loneliness when it's cold outside. Got the sound of Massachusetts when it's blue and white. The sound of Route 128 on the dark and lonely. I feel alone in the cold and lonely. I feel alone in the cold and neon. I feel alive, I feel alone, I feel alive, I feel a rockin' modern love, I feel a rockin' modern life, I feel a rockin' modern neon, modern sound, modern bumpin' town, modern sound, modern neon, modern bouncing round. I say a roadrunner was it, roadrunner twice it, roadrunner all on very nice. Roadrunner go home, go home now, yes. Roadrunner go home, oh yes. Roadrunner go home, here we go. We're gonna drive him home, you guys. Here we go. That's right. Again. Bye bye. Jonathan Richman mit seiner Radiohymne Roadrunner. Sie erschien 1975 auf Platte und ist auch auf einer spannenden Soundtrack-CD zu Greil Marcus Buch Lipstick Traces zu finden. Anders als bei Jonathan Richman dürfte bei der folgenden Nummer von Buddy Guy eher Unzufriedenheit mit dem Musikprogramm der Radiostation Auslöser des Songs gewesen sein. Im Dezember 81 nahm der Gitarrist und Sänger einen Blues auf, indem er sich an einen DJ wandte und fragte, wieso denn so wenig Blues im Radio zu hören sei. Von T-Bone Walker etwa oder Howlin' Wolf und so weiter. Buddy Guy kann zwar seit einigen Jahren durch den Trend Blues Revival wohlverdienten Erfolg genießen, aber ob Blues heute so viel öfter im Radio zu hören ist als vor 12 Jahren, bleibt wohl sehr die Frage. Buddy Guy und DJ Play My Blues. I wonder why you don't play much blues anymore. Oh, Mr. DJ, I keep wondering why you don't play much blues anymore. I don't know what you got against me. Whatever it is, I sure would like to know. Oh, I would just love to hear T-Bone even though I know that blues may he's gone. Oh, I would love to hear T-Bone even though I know that he's gone. Oh, it would bring back such great memories. To hear his song. You know, the wolf used to moan. Oh, but he too is gone. Oh, you know, the wolf used to moan. Oh, but he too, you know he gone. Every once in a while, Mr. DJ, why don't you please spin one of their songs? and spin me a song by the late Jimmy Reed. Will you listen? Listen to me, please. And spin me a song by the late Jimmy Reed. Oh, you know you would make me feel kind of good. Oh, make me hollow, yes indeed. Von den Wurzeln der Rockmusik nun in ziemlich abgespacede Gefilde. Ende der 60er Jahre begann der Australier und ehemalige Soft Machine Gitarrist David Allen in Paris auf Platte vom Planeten Gong zu erzählen und von seinen kleinen grünen Bewohnern mit Propellern auf den Köpfen und ihrem Kontakt zur Erde. 1973-74 erschien dann die Radio Gnome Trilogie der Band Gong, ganze drei LPs. Die Musik zwischen sphärischen Gitarren und Synthesizer-Sounds und Jazz-Rock-Expertise drehte sich auf humorvolle und bekiffte Art und Weise um den Weg des irdischen Helden Zero the Hero zu so etwas wie spiritueller Selbsterkenntnis. Damals lebte die anglo-französische Band schon in England, aber auch auf ihrer zuvor noch in Frankreich eingespielten LP Camembert Electrique gab es schon eine Vorankündigung des Radio Gnome. Und was genau ist Radio Gnome? David Allen erklärt das gleich selber bei einer BBC-Live-Aufnahme von Radio Gnome Invisible. Radio Gnome ist das telepathische Kommunikationsmittel zwischen den grünen Pothead-Pixies untereinander, aber auch zu empfänglichen Erdbewohnern, Brain to Brain. Une sous la lune. Gong. Gong. I'm on the planet Gong. Globe gnome and Vible. Vible. Gong. Gnome is the way in which the potted pixies of the planet Gong communicate. One to the other. Brain to Ladies and gentlemen, I would like to introduce to you the only gnome who wears habitually a 1912 bathing costume. The formidable biceps and a Christmas cake ice cream cone of Bloom-Dido Bandigras himself, who will now let forth a few happy ditties. Bye. chains of record shops, of record companies, of musicians, agencies. Tango, Virgin. Zwei kurze Schnipsel aus der LP Camembert Electric samt Endlos-Auslaufrille und eine längere Live-Fassung von Radio Gnome Invisible aus dem Jahr 1973. Gong spielte damals mit zwei Gitarristen. Neben David Allen war noch Steve Hillage mit von der Partie. Hillage kam Jahre später, bei seiner dritten Soloplatte 1977, noch einmal auf die Radio-Metapher zurück. Motivation Radio hieß die Scheibe und in dem Song Radio wurde der Begriff Radio für so etwas wie die wahre eigene innere Stimme gebraucht. Ende der 70er Jahre stieß dann auch der französische Gitarrist Christian Boulez zur Begleitband von Steve Hillage. Und als Christian Boulez 1978 Gelegenheit bekam, eine erste eigene Platte zu machen, griff er auch auf die Klänge des Radios zurück. Radio Arc-en-Ciel von dem französischen Gitarristen Christian Boulez. Holger Tschukay hat schon in der Endphase von Can Musik, Sprachfetzen und das aufregende Zirpen und Rauschen aus dem Kurzwellenbereich als musikalisches Material entdeckt. Filmisch wurde die Entdeckungsfahrt in den Weltraum der Ätherwellen sehr schön in dem Fernsehspiel Krieg der Töne umgesetzt, ein Film, der unter maßgeblicher Mitwirkung von Holger Tschukay entstanden ist. Das folgende Stück stammt von seiner diesjährigen CD Moving Pictures. Radio in an Hourglass steht am Anfang eines längeren Ausflugs in Musikwelten, in denen das Radio selber zum Musikinstrument wird. Thank you. Survey found fully 6 and 10 down to the very same. Tomorrow, but it's 20 and 90. Das war zuletzt die Band Dr. Fibes and the House of Wax Equations mit einem Ausschnitt aus ihrem 93er Album Hypno Twister. Dead Band Control Freak hieß die Rocknummer, die mit atmosphärischen Radioklängen anfing. Vor Dr. Fibes, direkt nach Holger Tschukai, war der Beginn der 69er Version von Kurzwellen zu hören, einer Komposition von Karl-Heinz Stockhausen. 1963 hatte Holger Tschukai ja bei Stockhausen eine Weile lang Komposition studiert. Fünf Musiker spielten bei Kurzwellen unter der Klangregie Stockhausens neben ihren Instrumenten jeder auch einen Kurzwellenempfänger. Und wirklich zufälligerweise fing ein Spieler mit seinem Radio genau das mysteriöse Paukenmotiv auf, das schon zu Beginn einer früheren Aufnahme des Stücks Kurzwellen durch die Klanglandschaft gegeistert war. Später stellte sich heraus, dass es sich dabei um ein Sendezeichen der BBC handelte. Radioklänge tauchten auch in der dann folgenden experimentellen Jazzmusik des Duos AMM3 auf. Der schon sehr früh mit präparierten Gitarren und unkonventionellen Gitarrenspielweisen experimentierende Brite Keith Rowe bediente bei dieser Aufnahme aus dem Jahr 79 das Radio. Zum Schluss der ersten Stunde der Radiorevue im Deutschlandfunk schalten wir noch einmal um zu Radio Inferno von Andreas Ammer und FM Einheit. Der englische DJ John Peel präsentiert die Top 10 der Höllenqualen, die für die verschiedenen Sündergruppen vorgesehen sind. Das Ganze basiert auf Dantes Divina Commedia. Der Musikjournalist Harry Lachner hat dazu geschrieben, die Hölle hat sich in den Alltag verlagert, in die Köpfe der Menschen, wo Nachrichten, Medienfragmente, Pop- und Hochkultur die Imagination leiten. Inferno, ein Popsong, moderiert vom wichtigsten DJ Englands. Die Qualen und Strafen werden präsentiert wie eine Hitparade. Zitat Ende. Natürlich ist das Ganze nichts für zarte Gemüter. Bleibt nur noch nachzutragen, dass für manche Menschen auf diesem Planeten die Höllenqualen direkte körperliche Realität sind und nicht erst als Resultat eines Kultur- und Medienmixes in den Köpfen entstehen. Luogo è inferno detto malebolge tutto di pietra di color ferrigno come la cerchia che d'intorno il volge. Nel dritto mezzo del campo maligno vaneggia un posto assai largo e profondo di cui il suo loco dicerò l'ordigno. Verbrechergruppe unterteilt in 10 verschiedene Gruppen.